Bye.

Und dann kannst du, musst etwas mehr Druck machen, dann kannst du in die Höhen, da klingt es ja klarinettenmäßig. Und dann kannst du überblasen und dann kannst du so Multiple Sounds spielen. Und das, das ist dann ganz hoch. Man kann auch Melodien drauf spielen, aber es ist natürlich begrenzt. Ne? Also, ja, es gab doch einen Saxophonisten, wie hieß er noch? Eddie Harris. Von dem habe ich es aber jetzt nicht. Ne? Nee. Aber das, ich bin ja, das, er hat ja so Soul-Sachen fast gespielt. Ich glaube, auf dem Tenorsaxophon, ne? Da hat er dann. Auf der Trompete. Auf der Trompete und ich weiß nicht, was für ein Mundstück er hatte. Das weiß ich glaube, er spielte Tenorsaxophon, Eddie Harris, ne? Ja, er spielte Tenorsaxophon, ja, klar. Okay. Ja, wollen wir noch mal weiter was hören vom zweiten Set oder noch was vom ersten Set? Was ist euch wichtig? Wissen wir, wie lange wir Zeit haben? Der zweite Set ist ganz anders. Wir haben ja zwei Sets gespielt. Oder wir gehen noch im ersten Set ein bisschen weiter. Von mir. Ich suche einfach mal oder blind. Dann lassen wir mal reinhören. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen, wie das. Thank you.